Wien 2, Franz Hochedlinger Gasse 2. Wohnhaus von Eliezer und Chaya Sara Richter, 1894 bis 1939. Eliezer und Chaya Sara Richter waren Cousin und Cousine. Sie heirateten 1894 in Pressburg, Bratislava, und lebten danach in Wien und bekamen 5 Kinder. Ihnen gehörte eine erfolgreiche Kappenfabrik namens Rico Kappen, die 1899 gegründet worden war. Die Fabrik befand sich in dem Gebäude, in dem sie auch wohnten, nämlich in der Franz-Hochedlinger Gasse 2. Die Familie führte ein angenehmes Leben, sie war wohlhabend. Sie war Mitglied bei Adas Yisroel in der großen Schiffgasse 8. Eliezer war stellvertretender Vorsteher der Synagoge. Sehr viel Zeit widmete er der Matzebäckerei und er verteilte auf eigene Rechnung gratis Matze an die Armen. 1939 flüchteten sie von Wien nach Topolčany in der Slowakei, ihrem Geburtsort, wo sie eine verheiratete Tochter mit Mann und Kindern hatten.